Hören Sie den Dialog. Zwei Personen planen einen Saunabesuch. Achten Sie beim Hören auf diese Wörter: Der Bademantel, das Saunahandtuch, die Badeschlappen, das Dampfbad, schwitzen. Du, Mara, zurzeit fühle ich mich so müde und gestresst. Ich brauche dringend Erholung. Wollen wir uns zusammen einen schönen, ruhigen Tag machen? Ja, gern. Komm, lass uns doch mal in die Sauna gehen. Das klingt gut. Wann ist denn gemischte Sauna? Warte, ich schaue gleich nach. Also, im Ingerbad ist heute Damentag. Aber hier, in der Westtherme ist heute gemischte Sauna. Okay, dann lass uns doch unsere Sachen packen und dann gehen wir gleich los. Ja, gut. Also, Bademantel, Saunahandtuch, Badeschlappen, vielleicht ein zweites Handtuch zum Duschen, denn das Saunahandtuch ist ja so verschwitzt. Und vergiss nicht, viel zu trinken mitzunehmen. Das ist wichtig, wenn man viel schwitzt. 2 Liter Wasser habe ich dabei. Das reicht, denke ich. Gibt es in der Westtherme eigentlich auch ein Dampfbad? Das weiß ich nicht. Da müssen wir noch fragen. Aber nimm auch die Schwimmsachen mit, denn man kann dort ja auch schwimmen. Fertig? Ja, wir können los. Wussten Sie, dass Männer und Frauen in deutschsprachigen Ländern zusammen in die Sauna gehen können? An Tagen, an denen das möglich ist, lesen Sie gemischte Sauna oder gemischter Saunabetrieb. Zeiten, zu denen nur Frauen oder nur Männer die Sauna besuchen, heißen Damen- oder Herrentag. Außerdem ist es ganz normal, ohne Badekleidung in die Sauna zu gehen. Einen Bikini oder eine Badehose brauchen Sie nur, wenn Sie auch das Schwimmbad benutzen.